Anlässlich des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas stellte das nigerianische nationale Kim-Il-Sungismus-Kim-Jong-Ilismus-Studienkomitee am 9. August einen Beitrag mit dem Titel »Die Befreiung Koreas – ein historischer Wendepunkt« ins Internet und gaben das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studiengruppe am 6. August eine gemeinsame Erklärung ab.